WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind heute auch ausschließlich hier im Radio bei 1 Live. Schön, dass ihr da seid, dass ihr auch da seid. Ja, freie Themennacht, das machen wir ja freitags immer so. Ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Egal über welches Thema. 0800 220 50 50 oder domian@wdr.de und wenn ihr mailt, bitte fasst euch relativ kurz und schreibt unbedingt eure Telefonnummer mit rein. Erster Anrufer heute Nacht ist André und André ist 23. Hallo André. Hallo Domian, hallo. Hallo, grüße dich. Grüße dich auch. Weswegen hast du angerufen, André? Ja, und zwar geht's darum, dass ich meine Freundin mehr oder weniger, ich sag mal, erwischt habe, dass sie Pornos guckt mit mehreren Männern, beziehungsweise also in Gangbangs und halt, ja, eine Frau, zwei Männer, drei Männer. Mhm. Wie hast du sie erwischt? Ja, erwischt will ich vielleicht nicht so sagen. Ich bin Busfahrer, also ich fahre Linienverkehr und bin halt abends gerne unterwegs. Meine Freundin tagsüber unterwegs, mhm, und ja, dann gucke ich mir abends sozusagen, beziehungsweise morgens dann ganz gerne ProSieben ja, die Highlights an vom gestrigen Abend und dann ja gebe ich halt im Internet an halt das P ein für ProSieben dann und dann kommen halt so Seiten wie... Das ist ja lustig, ja, und dann kamen Pornoseiten oder was? Ja, genau, dann kamen halt Pornoseiten wie Pornhub und dann bin ich halt... Ich kenne die Seite auch und dann bin ich halt mal drauf und sage, okay, dann schaue ich das mal sozusagen an. Ja, neugierig ist man ja so ein bisschen immer. Ja, dann kam der Link halt dazu, dass meine Freundin halt dann, ja, dann kam zu, ja, ich will es ungern eigentlich sagen, aber dann kam es halt dazu, ja, Gangbangs und ja, halt mehrere Männer auf eine Frau. Ja. Hat dich das geschockt? Ehrlich gesagt, ja. Dass sie überhaupt Pornos guckt oder dass sie sich sowas anguckt? Ja, ich sag mal so, Pornos oder so finde ich jetzt nicht so, gerade wenn der Film jetzt rauskommt, wie der Film steht auf Grey, finde ich ihn nicht so abwegig. Aber wenn ich jetzt dann sehe, dass halt mehrere Männer, also das, ganz... Das deutet ja vielleicht darauf hin, dass sie solche Fantasien hat. Richtig. So, jetzt nur kurze Abklärung, wie lange seid ihr zusammen? Also zusammen sind wir jetzt, ich bin jetzt 23, seit... Ja, ungefähr seit ja, 7, 8 Jahren, kann man ungefähr sagen. 7, 8 Jahre? Du ja, bist 23? Und bitte? Ja, 7, so lange seid ihr zusammen. Ist das die erste Liebe oder was? Nein, erste Liebe nicht sozusagen. Man hat sich sozusagen über meine Ex-Freundin ehrlich gesagt kennengelernt und hat sie danach zusammengefunden und ja, verheiratet sind wir jetzt ungefähr seit zweieinhalb Jahren. Deshalb rutschte dir vorhin auch meine Frau raus. Das machte mich stutzig. Ihr seid sogar verheiratet. Richtig. Also lange zusammen und schon verheiratet. So, richtig, genau. Wann hast du das entdeckt, was du gerade erzählt hast? Ja, das erste Mal, ich muss ehrlich sagen, sozusagen vor kurzem, weil das so sozusagen ging, weil ich ganz gerne halt abends fahre mit dem Bus. Okay, verstehe. Und dann ich halt am nächsten Morgen dann gesucht habe. Ja, so, jetzt hast du das entdeckt. Wie hast du reagiert? Ja, ehrlich gesagt, sehr geschockt. Weil meine... Wie hast du ihr gegenüber reagiert? Ja, das ist ganz interessant zu sagen, wenn man so offen sagen kann. Ich habe das jetzt vor zwei Monaten ungefähr entdeckt, das erste Mal, und dann halt beim Text, dann kam sie dann auf einmal auf die Fantasien zu sagen, okay, stell dir mal vor, jetzt kommt ein zweiter Mann halt hinzu und... Sie erzählte dir von ihrer Fantasie, ohne dass du sie vorher angesprochen hast, dass du das entdeckt hast. Richtig, ja genau, sozusagen, weil das sozusagen, richtig. Okay, und als sie das sagte, was hast du da erwidert? Ja, in dem Moment natürlich habe ich gesagt oder gedacht, okay, das ist halt für sie dann in Ordnung oder halt, das macht ihr halt Spaß, das bringt sie sozusagen auf Touren. weil ich das erst mal so entdeckt habe und dann dachte ich so, okay, wenn es dir Spaß macht, dann mache ich ganz gerne so ein bisschen mit und dann, ja, okay, dann kam es halt in letzteren Fällen dann halt viel häufiger vor. Und hast du denn ihr jetzt mittlerweile gesagt, dass du das gesehen hast, dass sie sich das anguckt? Das Nein, das will ich sagen, weil ja, ich liebe sie halt sehr und das Herz klopft natürlich, wenn ich sie mal sehe. Und ich wollte ganz gerne mal mit dir darüber reden, wie das sozusagen, wie man das am besten eventuell rüberbringen kann oder wie man das. Was rüberbringen? Ja, dass ich sie sozusagen, ich will nicht sagen erwischt, weil erwischt war es sozusagen nicht, aber so, so ein bisschen so ertappt habe. Na gut, André, ich sehe gar nicht das Problem. Du kannst es ja so erklären, wie du es mir gerade auch erklärt hast und kannst ja ganz auch ohne Vorwurf ihr sagen, du hättest das gesehen, dass sie sich sowas angeschaut hat. Ja, weil und frag sie dann jetzt einfach, ob sie auch auf sowas steht. Also das Problem ist, weil wenn wir sozusagen Sex haben, dass sie dann oft auch zu mir sagt, André, das war super, du hast mir total dann voll gegeben oder ne, total stimuliert und dann sage ich, okay, da bin ich auch sicher an der Sache. Mhm. Nur halt dann kam halt die Sachen dazu mit der Gaming und sowas. Und dann denke ich auch so, hat sie mich vielleicht seit einem halben Jahr, oder ich weiß, ich kann sie nicht ganz genau sagen, welchen Zeitpunkt, hat sie mich seit einem Jahr oder seit zwei Jahren, seit unserer Hochzeit, oder noch früher angelogen? Ich weiß nicht. Ja, das weiß man alles gar nicht. Deswegen, also umso mehr müsstest du mit ihr reden. Was ist denn da schlimm dran, sie zu fragen und ihr das zu erzählen, dass du das gesehen hast? Ja, weil sie sozusagen so ein Mensch, sag mal, ist, der so ein bisschen dann, wenn man sie so Sachen anspricht, dann so total dann auf so eine Schiene fährt von wegen, oh, was bist du denn für eine, warum kontrollierst du mich, warum bist du so ja, ein... Du musst es ja, wenn du weißt, dass sie da ein bisschen zickig reagiert drauf, dann sag's doch einfach freundlich. Es gab ja sozusagen früheren Sachen oder Streitereien, gab es auch der Punkt, oder den Punkt, wo man dachte, okay, Das mag ich sozusagen nicht, wo sie ja schon sehr ausfallen, aber so, auch so ein bisschen schon sagen kann, okay, da war sie sehr wütend darauf und dachte, okay, wenn du sowas sagst, dann kannst du es mit mir vergessen und ja, sowas. Ja, komm, und jetzt lass ich mal nicht von ihr einschüchtern. Das finde ich das Normalste der Welt. Sei da mal nicht zu zimperlich. Wenn du das entdeckt hast, umgekehrt würde das eine Frau auch machen bei einem Typ. Hast du das Recht, sie darauf anzusprechen? Das ist ja gar kein Vorwurf. Du kannst das ja mit der Frage verknüpfen, hast du eigentlich Bock auf sowas? Ja, das Problem, sag mal, ist auch jetzt weitergehen, dass sie dann, wenn man sich über leichte Streitereien jetzt, sag mal, sich so ein bisschen diskutiert, dass sie dann auch oft mal, ich sag mal, eine Ohrfeige gibt oder so leichte Hauereien. Ich will nicht sagen Schellereien, das will ich nicht sagen, aber so ein bisschen so Backpfeifen hier oder mal so einen Schubs da gibt und dann denke ich mir, okay, wenn die gibt dir eine Backpfeife, wenn ihr was nicht passt? Ja, das ist schon mal passiert. Und was ist das denn für eine? Hör mal, was ist das denn für eine? Und das lässt du dir gefallen? Ja, das Problem ist zu sagen, ich kenne sie seit 8 Jahren und ich liebe sie halt sehr. Und ja, aber kein Grund, sich eine Backpfeife geben zu lassen. Da hast du natürlich auf jeden Fall recht, aber dann denke ich, wenn dann so eine große Herausforderung ist halt, musst du durch. Mit Liebe im Spiel und dann sagt man dann, ja, ich habe dich erwischt von mir aus. Ja, wir reden im Kreis. Ich habe jetzt schon dreimal gesagt, du sollst das nicht vorwurfsvoll sagen, sondern du kannst dir das ja sagen, dass du es entdeckt hast. Würdest du denn, wenn sie, nehmen wir mal an, sie würde sagen, ich habe Bock, dass wir noch ein oder sogar zwei Männer dazu nehmen, würdest du es mitmachen? Ja. Ja, würdest du? Nein. Also ehrlich, da würde ich sagen, das finde ich so ein, also Fantasie hat jeder so im, ne, hat jeder so ein bisschen Gedanken. Ja. Aber nur halt in den, wie das, wenn ich das nicht wüsste oder so, dann würde ich auch auf jeden Fall sagen, okay, wenn ein zweiter Mann oder eine zweite Frau dazu kommt, dann wäre ich natürlich nicht so. Nee, sie will keine zweite Frau, sie will einen Kerl dabei, offensichtlich, richtig. Wenn sie solche Pornos guckt. Würdest du das mitmachen? Ich sag mal so, in der, sag mal, realen Ehe würde ich sagen, nein, das finde ich natürlich nicht, aber wenn mein bester Freund auf einmal, oder wenn sie sagen würde, mein bester Freund dann würde dazukommen, lass uns doch zu dritt Sex haben oder so, dann würde ich sagen, das funktioniert einfach nicht, weil sonst ist es mein bester Freund. Okay, das muss ja nicht dein bester Freund sein, sonst könnte ja jemand Fremdes sein. Oder will Fremdes, dann würde ich sagen. Möchtest du nicht? reiche ich dir nicht, weil irgendwo muss ja ihr Bedürfnis da sein, okay, zu sagen. Okay, aber André, lange Rede, kurzer Sinn. Du siehst, dass da Gesprächsbedarf ist. Ich akzeptiere, das muss man vollkommen akzeptieren, wenn du da keinen Bock drauf hast. Ja. Wir wissen ja gar nicht, ob sie da wirklich real Bock drauf hat. Vielleicht ist das nur so, dass sie sich das mal angeguckt hat, dass das nur so eine Fantasie ist. Reden, ihr müsst reden. Ja, das verstehe ich schon, dass du sagst, okay, man muss reden oder in der Ehe auch gerade reden. Nur das Problem ist, ja, ist ja dieses, ich sage auch mal, dieses Hauen dann. Wenn ja, André, aber entschuldige mal bitte. Dann, da bist du selbst schuld, wenn du dir das gefallen lässt. Da musst du ihr Grenzen aufzeigen. Ja. Ich glaube, da ist viel versäumt worden bislang bei euch in der Beziehung. Ja, sag mal so, ungefähr als ich 15, ja, fast 16 war, kam sozusagen die Beziehung in Kraft und es lief so auch dann 4 Jahre total super oder, ohne irgendwie Gedanken oder auch sie dann sagt, das reicht mir und dann ja. Also ich höre daraus, dass du einfach Angst vor der hast. Du hast Angst vor der. Und das darf kein Grund sein, nicht zu reden. Wirklich nicht. Da muss man sich mit der eigenen Angst arrangieren. Ja, rede mit der über diese Sexgeschichte und lass es dir nicht gefallen und nicht bieten, wenn sie dir eine scheuert. Zeige ihr da eine klare Grenze. Ja, aber du bist doch kein Waschweib-Mensch. Ja, hast du recht. Aber du bist ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, setzt mich sozusagen unter Druck. Bitte? Dann, ja, in so vielen Sachen. Jetzt, wenn zum Beispiel jetzt aber bald um Kinder geht, sozusagen, wie das, weil ich auch wenn der Busfahrer bin und dann sie auch den Posten dann bekommt. Ich merke, dass du da grundsätzlich nicht so ganz zufrieden bist in der Beziehung. Weil da irgendwas stimmt da nicht. Versuch doch mal erstmal über diesen Weg jetzt mal mit ihr ins Gespräch zu kommen. Wenn das alles mit den Gesprächen nicht funktioniert und da noch andere Schwachpunkte sind, andere Probleme, dann müsst ihr beiden mal zu einer Beratungsstelle gehen. Anders geht das nicht. Ja. So, und jetzt werden wir dir noch ein paar Beratungsstellen an die Hand geben für den Fall, dass das nötig sein wird. Dann hast du das schon mal in der Tasche, okay? In Ordnung, du Mann. Das wär super. So, André, dann bitte ich dich aufzulegen und die Magdalena ruft dich gleich nochmal an. Meine Meinung hast du gehört. Vielen Dank. Reden, ansprechen und nicht schlagen lassen. Okay? Ich nehme es zu Herzen. Danke, Domian. Alles Gute. Tschüss. Ciao, ciao. 0800 220 50 zwischendurch schon mal der Hinweis, dass wir Montag keine Sendung haben. Weder im Radio noch im Fernsehen. Da ist ja Rosenmontag. Da geht das nicht. Aber wir sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wieder da. Hier ist Emma. Emma ist 32. Guten Tag. Guten Morgen, Emma. Hallo. Hallo, Emma. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's um das Thema Einsamkeit und Verlust. Ja. Das resultiert daraus, dass ich 2 Brüder durch Suizid verloren habe. 2 Brüder haben sich das Leben genommen? Ja, also nicht zum gleichen Zeitpunkt. Ja. Innerhalb von 7, 8 Jahren, das war 1992, da hat sich mein ältester Bruder mit 15 vor den Zug geworfen. Mhm. Und der andere war wie? Hat das Gleiche auch gemacht, als er 19 war, an derselben Stelle. Und das war dann 6, 7 Jahre später? Ja. An derselben Stelle, beide Brüder. Das ist ja dramatisch und ganz, ganz schlimm. Weswegen haben die Jungs das gemacht? Bei dem ersten, tut mir leid, wenn ich das so betitel jetzt, erster, zweiter Bruder, bei dem ersten Bruder weiß ich es nicht. Er war sehr introvertiert, sehr zurückgezogen. Ich hatte trotzdem eine gute Bindung zu ihm. Ich war das Nesthäkchen, oder bin das Nesthäkchen. Mhm. Und bei dem mittleren Bruder gehe ich davon aus, dass es daran lag, dass er homosexuell war und er sich nicht getraut hat, das meiner Mutter und mir mitzuzahlen, wobei das niemals ein Problem gewesen wäre. Glaubst du wirklich? Ich meine, in der Zeit war das ja nun auch schon keine so große Besonderheit mehr. Glaubst du, dass das der Grund war? Nicht wirklich. Wenn ich ehrlich bin, glaube ich nicht, dass das der Grund war. Ich versuche mir ein bisschen einzureden, dass das der Grund war. Als der Partner angerufen hat an dem Tag, als die Kriminalpolizei uns kontaktiert hat, habe ich gedacht, okay, das war der Grund. Er hat sich nicht getraut. Meine Mutter war schockiert. aber sie war sehr offen, was das anbelangt. Der Partner hat angerufen, das heißt, er hatte einen Freund und der hat angerufen. Ja. Das heißt, er war in einer Liebesbeziehung. Er war in einer Liebesbeziehung, sehr konkret. Und wir haben uns mit ihm auch getroffen. War die Liebesbeziehung, funktionierte, war die denn intakt, die Liebesbeziehung, oder hatten die große Probleme, die Jungs? Also er hat gesagt, dass mein Bruder unter großen Depressionen litt, dass er Albträume gehabt hat, dass er sehr, allerdings auch sehr egoistisch war. Und, er hat keine Nachricht dir oder seinem Freund hinterlassen, warum er sich getötet hat? Nein. Gar nichts? Was glaubst du? Er hat seinen Freund angerufen. Er hat ihn angerufen, als er auf den Schienen stand und hat ihm gesagt, er bringt sich jetzt um. Und das heißt, der Freund hat das sogar gehört, wie der Zug auf ihn zukam. Das tut mir so leid für ihn, für beide. Das ist so lange her, aber ich belaste das. Das glaube ich, das würde mich auch belasten, wenn ich an deiner Stelle wäre. Das ist ja so traurig und so dramatisch. Wir haben ihn getroffen und haben ein wirklich sehr zuvorkommender Mensch. Wir haben mit ihm gesprochen und er war ein bisschen affektiert. Er hatte eine sehr hohe Stimme und er war ein bisschen in einer anderen Welt. Aber das. Der Freund von deinem Bruder, meinst du? Ja, ja. Aber das hat also keinen gestört, also meine Mami und ich. Aber diese Beziehung hatte dein Bruder geheim gehalten vor der Familie? Ja. Du wusstest auch nicht, dass er schwul ist? Ich wusste es nicht. Ich habe mit ihm wir haben in Düsseldorf gewohnt und meine Mutter und ich, wir sind in eine andere Stadt gezogen und ich bin dann ab und an zu ihm gefahren, wir sind ausgegangen und er hat mir immer mal den Hörer in die Hand gedrückt und hat gesagt, sprich doch mal mit dem Menschen. Und ich habe mit ihm gesprochen und sehr sympathisch und habe meinem Bruder den Hörer zurückgegeben. Die beiden haben sich ausgetauscht, aufgelegt und haben mich geschmunzelt und haben gesagt, ach Mensch, der klingt aber schon ein bisschen schwul. Aber ich habe das nicht böse gemeint. Und dann hat er nur, ich habe gar nichts gemerkt. Ich habe nichts gemerkt. Aber jetzt im Nachhinein, am Todestag habe ich dann erfahren, dass das der Freund war, mit dem ich gesprochen habe. Was glaubst du denn, warum er, also ich nenne jetzt auch mal den, ich betitel jetzt mal so, damit wir sie auseinanderhalten können, der zweite Bruder, von dem du gerade gesprochen hast, warum er genau denselben schrecklichen Weg gegangen ist wie der jüngere Bruder, der andere Bruder? Und das dann noch an der gleichen Stelle, sagst du? Ich habe ein bisschen Angst vor der Antwort. Ich möchte niemandem Schuld geben, aber ich glaube, die Familie, die hat ziemlich viel kaputt gemacht. Bisher hast du nur von der Mutter gesprochen. Was ist mit eurem Vater? Ja, ich denke, er ist auch wirklich erwähnenswert. Mein Vater hat das Grab meines ersten Bruders einfach einstampfen lassen, ohne dass wir Rücksprache mit ihm gehalten haben. Ich habe nicht verstanden, was hat der Vater? Er hat das Grab meines ersten Bruders einfach einstampfen lassen. Wir wussten nichts davon. Der Vater hat das Grab einstampfen lassen? Wie kommt der sowas? Warum? Es gibt halt eine Regelung, dass man halt für eine gewisse Zeit ein Grab bezahlt. Ja. Und mein Vater hat damals für meinen ersten Bruder halt das alles übernommen. Und ich bin jetzt nicht die Grabgängerin, dass ich jetzt jede Woche oder jedes Wochenende dahin gehe. Ich bin eher der Mensch. Ach so, dann war das abgelaufen und er hat ja nicht weiter bezahlt, deinen Vater. Genau, und ich bin dahin gegangen und ich habe es nicht gefunden. Und ich habe es gesucht. Jetzt hast du aber gerade so eine Andeutung gemacht, dass es da schwierige Familienverhältnisse gab, die vielleicht Schuld an der ganzen Tragödie sind. Was war denn so schwierig in der Familie? Ich schäme mich ein bisschen, das jetzt auch hier so öffentlich zu erzählen, aber ich wollte auch dann eine neutrale Antwort. Ja, meine Eltern, die haben, mein Vater, der ist sehr hoch dotiert im Berufsleben, hat sich aufgearbeitet und hat ein Haus gebaut in Norddeutschland. Und meine Mutter hat sich sehr einsam gefühlt und hat meinem Vater dann immer mitgeteilt, pass auf, ich habe Angst, ich trinke, hilf mir. Und er hat gesagt, ich kann dir nicht helfen, ich muss meiner Arbeit nachgehen. Also, schau zu, dass du klarkommst. Also und wir waren drei Kinder in dem Haus. Und damit ging es dann los, dass dann auch viel getrunken wurde. Mutter war Alkoholikerin. Ja, es ging dann los. Das heißt, ihr habt viel schlimme Sachen gesehen und miterlebt, weil die Mutter besoffen war. Schläge. Von der Mutter? Ja. Die hat euch geschlagen, euch drei? Ja. Es gab wenig Liebe und Zuneigung? Naja, mal so, mal so. Wenn sie betrunken war, natürlich nicht. Ich habe eine Narbe im Gesicht. Aber wenn sie nüchtern waren, war sie die tollste Mami der Welt. Sehr wie hat denn der Vater, intelligent. Ja, wie hat denn der Vater sich euch gegenüber verhalten? Er ist geflüchtet. Der war gar nicht da. Er hat mich lieb. Er ist mit mir an den Timmendorfer Strand gefahren, weil er dachte, er müsste mit mir jetzt mal raus. Und ich habe ihn vor ein paar Monaten mal versucht, telefonisch zur Verantwortung zu ziehen. Und er hat gesagt, deine Mutter hat mich unter Druck gesetzt. Ich habe meine erste Ehefrau durch Suizid verloren. Sie hat gesagt, sie bringt sich um. Und deswegen hat er nichts unternommen. Wie sind denn deine Eltern damit umgegangen, dass sich beide Söhne umgebracht haben und dann auf diese tragisch selbe Weise? Wie sind die damit umgegangen? Keine Kommunikation untereinander. Mein Vater hat einen Brief geschrieben, in dem er mir einen Vorwurf gegeben hat, was den mittleren Bruder anbelangt hat. Vorwurf? Warum hat er, was hat er dir vorgeworfen? Ich hätte es wissen müssen. Was wissen? Ich hätte es mitkriegen müssen. Dass er schwul war? Nein, dass was passiert, dass er sich umbringt. Ich hätte es wissen müssen. Das hat er dir geschrieben, wie gemein. In einem Brief. Wie gemein. Da warst du wie alt? Ich kann jetzt nicht so sagen. Ja, 17, 18. Und wie hat die Mutter den Tod der Jungs aufgenommen? Ja, ich glaube, sie leidet heute noch darunter. Sie leidet. Jetzt hast du ja gerade am Anfang des Gesprächs gesagt, mein Thema ist Verlust und Einsamkeit. Bist du eine einsame junge Frau? Ja, ich fühle mich einsam. Ich habe Bekannte, ich habe wirklich gute Freunde, aber ich verliere die, weil ich halt immer in meinem schwarzen Loch versinke, weil ich mich alleine fühle, einsam, keine Familie. Du hast auch keinen Freund im Moment? Nein. Ja. Was machst du beruflich? Ich bin mit psychisch erkrankten Menschen arbeite ich zusammen. Ach, du arbeitest mit psychisch erkrankten Menschen? Ja, aber das versuche ich jetzt zu ändern. Was du mir jetzt erzählt hast in den 10 Minuten unseres Gesprächs, ist extrem dramatisch und extrem traurig. Und ich glaube, dass das fast jeden Menschen umhauen würde. Und auch für einen langen Zeitraum. Und dich hat es jetzt schon einen sehr langen Zeitraum umgehauen. Das ist ja schon alles sehr lange her, aber du bist immer noch sehr, sehr, sehr verletzt und traurig. Mich erwischt das auch jetzt erst. Ich habe das zu dem Zeitpunkt sehr kraftvoll verarbeitet. Ich habe meine Mutter unterstützt, ich habe mein Abitur gemacht, ich bin ins Studium gegangen, ich habe ein Auslandsjahr gemacht. Manchmal holen einen die Dinge später ein. Das ist manchmal so im Leben. Aber seit ein paar Jahren merke ich, Ich meine, du bist ja jetzt quasi im Fach tätig. Bist du noch nicht auf die Idee gekommen, dass du dich wirklich mit einem Arzt, mit einem Psychiater, mit einem Psychologen mal zusammensetzt? Ja, doch. Aber du hast es noch nicht gemacht? Nein, ich habe es versucht. Ich habe ein paar... Oh Gott, Entschuldigung. Ich habe ein paar Ansätze gestartet. Man hat mir Antidepressiva verschrieben. Und das ist absolut nach hinten losgegangen, Domian. Ich habe die genommen, sehr brav eingenommen. Und ich habe 6 Kilo abgenommen und mir ging es noch schlimmer. Mir ging es noch schlimmer als zuvor. Und Emma, Antidepressiva sind vielleicht eine ganz gute Begleittherapie, aber die lösen nicht dein Problem. Ich rate dir dringend, dass du einen guten Therapeuten dir suchst, einen Psychiater oder einen Psychotherapeuten, mit dem du reden kannst, mit dem du über dieses Vergangene sprechen kannst. Da sind ja 1000 Dinge zu klären, Schuldgefühle, und das ist ja ein Traumata, was du da erlebt hast. Wenn man dir zusätzlich auch noch Pillen verschreibt, ist das sicherlich in Ordnung. Aber wie gesagt, die lösen nicht das Problem. Ich rate dir dringend, diesen Schritt zu machen. Du hast ja jetzt schon mal einen Schritt gemacht und hast dich hier bei uns gemeldet. Ja. Magst du von meiner Psychologin noch eine Beratung haben? Welche Art von Therapie und was da? Ja, gerne. Sehr gerne. Ich meine, du bist, wahrscheinlich weißt du sehr viel ohnehin, aber das kann ja nicht schaden. Aber ich glaube, mal neutral, das habe ich auch deinem Team gesagt, mal wirklich eine neutrale Seite. Ich, natürlich weiß ich aus meiner Arbeit und Rationalität heraus, was ich tun muss, aber ich glaube, ich brauche mal aus einer anderen Perspektive. Gut, diese Fachberatung kriegst du gleich. Was ich dir, abschließend nochmal wirklich sage, Emma, ich halte das für ausgesprochen klug und notwendig, wenn du dich an einen Fachmann wendest. Das ist immer ein Versuch, wo man nichts verlieren kann. Weil ich einfach glaube, dass das zu lange in dir jetzt schon liegt und die Verletzung so tief ist, dass du mit Hilfe von außen herauskommst. So, lieber Emma. Ich habe auch gedacht, ich schaffe das. Ja. Aber genau, du hast es vielleicht auch versucht, alleine zu schaffen. Und wenn man das dann nicht schafft, dann ist es auch nicht schlimm, wenn man sich dann Hilfe von außen holt. Genau, ich gestehe das auch ein und möchte auch allen anderen sagen, geht diesen Weg. So, da musst du ihn jetzt aber auch gehen. Ja, ich gehe jetzt auch. So, Emma, die Magdalena, meine Psychologin, ruft dich gleich an. Sie hat das Gespräch mitgehört und kann dann gleich anknüpfen an unsere Unterhaltung, okay? Alles klar. Gut. Ich danke dir. Dann legst du bitte auf und die Magdalena ruft dich gleich zurück. Alles Gute. Alles Gute wünsche ich dir. Tschüss, Emma. Ciao. Tschüss. 1.28 Uhr haben wir und hier ist Björn. Der ist 21. Guten Morgen, Björn. Hallo, Domian. Hallo, Björn. Um was geht's? Es geht darum, dass ich mit meiner Freundin seit dem 24. Dezember zusammen bin. Ja. Ich bin 21, sie 23. Ja. Und sie war noch Jungfrau. Ja. Das mit der Jungfrau sein, haben wir alles gut geregelt. Ihr seht es jetzt nicht mal Jungfrau? Nee, haben wir hinbekommen. Mhm. Und das haben wir aber schon am 5.10. hinbekommen. So. Ach so, okay. Und an dem Abend meinte sie dann so, ja, Björn, ich muss dir da noch was gestehen. Am welchen Abend? Am 24. Wo das war. Wo bist du? Das ist, bist du draußen? Ich bin leider draußen. Ah ja, ich bin der Wind. Bei meiner Mutter. Wenn du dich vielleicht irgendwie in die Ecke stellen könntest, dass der Wind nicht so ans Mikro bläst, dann wäre es gut. So besser? Im Moment ja. Okay. Okay. Ja, auf jeden Fall hat sie mir dann halt gestanden, dass sie halt, ja, wie gesagt, halt Jungfrau war. Und ich habe es natürlich auch gemerkt. Und dass sie halt auch keinerlei verhütet. Ich habe natürlich verhütet und was halt mein Problem an der ganzen Sache ist, dass sie halt sofort meinte, ja, ich kläre es jetzt aber sofort mit meinem Frauenarzt, und da ist bis heute immer noch nichts passiert. Sie war zwar beim Frauenarzt und alles. Also klären im Sinne, in dem Sinne, dass sie sich um Verhütung kümmert oder was? Ja, genau. Mhm. Also ich finde, Verhütung ist, sagen zwar immer viele, dass es halt Frauen- oder Männersache ist, aber ich finde, es ist von beiden irgendwie eine Sache. Jeder müsste sich irgendwie sicher sein. Ja, absolut. Und ja, deswegen habe ich halt selber so gesagt, so immer, kannst du dann bitte gucken und bitte so schnell wie möglich und sowas. Ja. Wenn irgendwas schief geht oder mal irgendein Missgeschick passiert oder sowas, ne, da haben wir die Scheiße. Okay, das heißt, jetzt haben wir Mitte Februar und sie war noch nicht beim Frauenarzt. Sie war beim Frauenarzt, das war auch das erste Mal, wo sie überhaupt beim Frauenarzt war. Dementsprechend war es ihr auch sehr unangenehm. Ich habe ihr auch sofort gesagt, immer, ne, wenn du möchtest, kann ich mitkommen, ne, vielleicht hilft dir das irgendwie. Mhm. Sie meinte aber, nein, da möchte ich gerne alleine durch. Und sie ist halt hat eigentlich den Termin gemacht, in dem Sinne, ja, ich werde mir auf jeden Fall irgendwie die Pille verschreiben lassen. Mhm. Wir hatten auch vorher schon viel darüber geredet. Und im Endeffekt war das praktisch klar. Für beide, okay, die Pille kommt noch dazu. Mhm. Aber sie macht es nicht. Nee, einen Tag bevor sie dann zum Arzt gegangen wäre oder gegangen ist, hat sie mir dann gesagt, ja, hör mal, ich lasse mich erstmal beraten. Na okay, dann kann man nicht, beraten. Kann man nichts gegen sagen. Also, klar kann man da nichts gegen sagen, aber ich habe so gedacht, so, hä, beraten? Okay, der Vater ist selber auch Arzt. Mhm. Und dementsprechend weiß sie halt viel über Medikamente eigentlich. Mhm. Und okay, ist das Resultat der Beratung, dass sie sie nicht nehmen will? Das Resultat aus der Beratung ist, dass sie immer noch die gleiche Angst hat wie vorher. Vor was hat sie denn Angst? Ja, vor den Hormonen, die praktisch da in den Körper praktisch sind und dann praktisch komplett umgeschmissen werden. Ja. Okay, kann man natürlich auch verstehen, dass manche Frauen da Sorgen haben und dass sie das nicht so einfach reinwerfen. Kann man ja verstehen. Auf jeden Fall. Aber es gibt ja nur andere Möglichkeiten als nur die Pille. Ja, Problem ist, zum Beispiel die Spirale oder sowas, geht alles nicht, weil dafür irgendwie der Muttermund oder keine Ahnung was. Also ich weiß es selber nicht so. Also sie hält dich in Sachen Verhütung jetzt hin, im Klartext? Im Klartext, im Endeffekt verhüte ich nur und wir sind im Moment so weit, dass wir eigentlich jeden Tag darüber diskutieren und auch lange reden. Und weil ich halt für mich ziemlich wichtig finde. Also bei mir passt das selber im Moment gar nicht, irgendwie ein Kind oder sonst irgendwas. Bei ihr auch nicht, sie ist im Studium. Und ich kann das verstehen, Björn, dass dich das irgendwie nervt oder auch provoziert, dass sie da so diffus ist, sagen wir so. Was hältst du denn davon, wenn ihr beiden zusammen zu einer Beratungsstelle mal geht, zu Pro Familia zum Beispiel? Das möchte sie auch nicht. Sie möchte das gerne alleine regeln. Sie hat aber jetzt schon gesagt, dass sie praktisch weiß, dass sie eigentlich nachgeben muss und die Pille nehmen muss. Dementsprechend habe ich aber sofort gesagt, im Endeffekt musst du nicht nachgeben. Das ist das ist zum größten Teil deine Entscheidung. Und ich kann dir da eigentlich gar nichts reinreden, aber ich kann dir halt einfach nur sagen, so ist es sicherer. Und ich verstehe aber nicht, warum. Ich meine, Pro Familia ist ja nun wirklich eine sehr anerkannte Organisation. Die beraten tausend, hunderttausendfach Paare, auch in solchen Fragen, dass man da mal einen Termin macht und sich das ganz einfach mal erklären lässt. Kannst du sie nicht da ein bisschen bewegen? Auch nicht. Ich verstehe es leider auch nicht. Also ich bin mittlerweile sind wir so weit, dass wir echt 6-7 Stunden telefonieren an einem Stück und 6-7 Stunden nur über dieses Thema reden. Würde mich sehr nerven. Das nervt mich auch extrem. Ja. Also ich bin jetzt so weit, dass ich ihr gesagt habe, ich möchte, solange bis das nicht geklärt ist, möchte ich keinen Sex mehr. Mhm. Weil wenn irgendwas passiert, es ist ja dann praktisch für uns beiden die Arschkarte. Ihr sagt selber zu mir so, wenn ich jetzt ein Kind bekommen würde oder jetzt schwanger wäre, dann wäre ich am Ende. Wie ist denn dein wie ist denn dein Verhältnis zu den, in Anführungszeichen, Schwiegereltern? Der Vater ist Arzt. Der Vater, damit habe ich kaum Kontakt. Ach so, okay. Weil sie selber in Köln wohnt. Und war nur so eine Idee, ob man den irgendwie einbeziehen kann, beratungsmäßig oder so. Offensichtlich nicht. Ich habe wirklich schon fast alles versucht, deswegen. Also ich habe noch nie irgendwie, ich war noch nie so weit, dass ich irgendwo angerufen habe oder mir irgendwo einen Rat geholt habe. Jan, ich finde, dass du dich völlig korrekt verhältst. Ich finde auch diese Entscheidung gut, wenn du sagst, hey, erstmal kein Sex, bevor wir das irgendwie gut geregelt haben. Was mich schon auch provozieren würde an deiner Stelle wäre, dass wenn sie sich weigert, zu einer hochseriösen Beratungsstelle zu gehen. Sie will, man kann verstehen, dass sie Angst hat davor oder dass sie vorsichtig ist, dass sie Informationen braucht, ist alles okay. Aber dann muss sie sich auch in die Beratung geben. Ja, finde ich auch. Aber das Problem ist halt einfach, dass ich da nicht mehr weiter weiß, weil im Endeffekt kann ich so viel reden, wie ich möchte. Ich rede eigentlich gegen eine Mauer. Und sie ist so verstarrt auf dieses eine, was die da im Kopf hat praktisch, dass man davon vielleicht keine Kinder mehr bekommen könnte und. Ja, das kann man ja alles in der Beratung mit fachkundigen Leuten alles sehr gut erklären. Ja. Versuch sie doch nochmal dahin zu bringen. Wie gesagt, das dauert, oder die Gespräche dauern schon 6-7 Stunden. Das ist für mich ist es schon nicht mehr schön. Sie sagt zwar, ja, Björn, du kommst doch kaum bei mir oder kommst doch kaum beim Sex oder sowas. Aber das ist halt alles aus diesem Grund, dass ich das die ganze Zeit im Hinterkopf habe, wenn irgendwas passiert oder sonst irgendwas. Also ich finde halt, dass man gerade in dem ganzen Bereich Sexualität keinen Druck ausüben sollte. Aber so wie du das jetzt gerade beschreibst, würde ich irgendwann schon sagen, pass mal auf, Mädchen, fäll mal endlich eine Entscheidung, sonst geht das nicht mit uns beiden. Ja, das würde ich auch super gerne machen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe echt viel Scheiße miterlebt. So. Und also wirklich das erste Mädchen, wo ich sage, oh, die ist echt vernünftig. Das ist halt wirklich nur diese eine Sache, sonst wäre das echt Ja, aber die ist ja schon sehr gravierend, diese Sache. Ja, auf jeden Fall. Ich kann dir gar nichts weiter sagen, als dass du das bisher richtig machst. Und ich finde, dass du da ruhig noch ein bisschen entschiedener auftreten kannst. Denn ihr seid junge, erwachsene Leute. Was ist das für ein Affentheater, was sie da aufzieht? Ich weiß es langsam auch nicht mehr. Ja, ich würde es ihr nochmal mit Pro Familia vielleicht ans Herz legen, dass ihr das auch zusammen macht und dass das ein Zeichen ihres guten Willens wäre für dich auch, so kannst du es ihr sagen, wenn sie sich darauf einlässt. Was kann da passieren, wenn ihr da mal eine Stunde mit den Leuten redet? Pass mal auf, wir rufen dich gleich nochmal an wegen der Anschrift in deiner Umgebung von so einer Beratungsstelle. Aha. Dann hast du das auch schon mal in der Hand und kannst es präsentieren, okay? Mhm. So machen wir es, Björn. Viel Glück und alles Gute wünsche ich. Wir, ja, danke, du legst auf und wir melden uns gleich nochmal. Okay, ciao. Tschüss. Der Wind war doch laut. Angelique, 27, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Schön, dass wir mal endlich das Vergnügen haben, miteinander zu sprechen. Ja, das finde ich auch sehr schön. Angelique, um was geht's denn bei dir? Also, es geht um Folgendes. Mein Leben lang habe ich irgendwelche Erscheinungen oder körperliche Berührungen oder so. Also an die früheste Geschichte, an die ich mich erinnern kann, da war ich 6. Da war ich halt ganz normal, wie Kinder das halt machen, mit Lego am Spielen. Und auf einmal, wie als hätte jemand mit der Hand einen Haufen genommen und einfach so zur Seite geschubst. Das ist so die erste Erfahrung, die ich habe. Mhm. Ich habe natürlich meine Mama auch darauf angesprochen. Sie meinte, ja, du hattest früher als kleines Kind mit 2, 3 einen imaginären Freund, mit dem du immer gesprochen und gespielt hast und sowas. Mhm. Daran kann ich mich natürlich nicht mehr erinnern. Mhm. Und das zieht sich halt schon mein Leben lang so. Wie ist es denn heute? Es ist immer noch da. Heute da? Wie soll ich das erklären? Also ich kann das nicht beschreiben. Also ich weiß nicht, ob es ein Geist oder ein Dämon ist. Ich kann das nicht beschreiben. Also früher habe ich das als sehr ängstlichend empfunden und ich fand das alles sehr beängstigend. Und mittlerweile habe ich mich schon so dran gewöhnt, kann man sagen. Beschreib mir doch mal, wie dieser Geist, dieser Dämon oder was das auch immer ist, sich bei dir bemerkbar macht. Also eine der schlimmsten oder unheimlichsten Erfahrungen, die ich gemacht habe, ich war alleine zu Hause und stand unter der Dusche, habe mich geduscht und unser Duschvorhang ist halt leicht durchsichtig. Also man bekommt mit, wenn da hinter jemand steht, auf jeden Fall. Und das war so, als hätte mich jemand versucht, durch den Duschvorhang zu umarmen. Also ich habe wirklich wie einen körperlichen Druck an mir gespürt. Ich habe mich natürlich total erschreckt und habe dann direkt geguckt, aber da war niemand. Also ich kann mir das nicht erklären. Und unser Badezimmer hat zum Beispiel kein Fenster. Das heißt, da kann auch kein Luftzug oder so gewesen sein. Mhm. Und ich habe ja wirklich diese Berührung gespürt und ich kann mir das nicht erklären, von wo das kommt. Wie also, lange liegt das zurück? Das liegt ungefähr 2 Jahre ungefähr. Da habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt. Ja, und was ist denn bis seitdem passiert? Also seit einem halben Jahr wohne ich jetzt in einer eigenen Wohnung. Und bei mir in der eigenen Wohnung, also früher war das in unregelmäßigen Abständen, dass irgendetwas passiert ist. Was denn? Ja, also bei meinen Eltern war das dann so, die hatten, kennen Sie bestimmt diese alten, diese alten Gardinen, die noch sehr schwer runterhängen, diese blickdichten Gardinen. Ja. Und dann hat man halt dahinter eine Bewegung wahrgenommen. Also nicht wie Luftzug, dass das irgendwie unten am Wedern ist, sondern als würde jemand hinter der Gardine so lang gehen. Sowas in der Art war das. Oder dass die Fernbedienung sich irgendwie um 180 Grad gedreht hat, obwohl keiner die berührt hat und sowas. Ne? Mhm. Ja, meine Mama und mein Papa haben das immer versucht, irgendwie logisch mir zu erklären. Und haben die das denn auch gesehen? Ja, teilweise. Vieles passiert mir natürlich, wenn ich alleine bin. Also was, die meisten was heißt teilweise? Was haben die denn gesehen? Also das mit der Gardine, das weiß ich hundertprozentig, weil wir zusammen auf der Couch saßen. Die sind auch beide zusammengeschreckt, haben aber gesagt, das war nur Luftzug, aber das sah halt nicht aus wie ein Luftzug, sondern eher, als wäre da wirklich jemand lang gegangen. Wir hatten so einen kleinen Teppich im Flur, kennen Sie doch, so ein Flurteppich, dass der war festgeklebt und auf einmal war da irgendwie so ein Stück verrutscht, als hätte jemand das mit Gewalt versucht zu drehen. Also der war wirklich fest, da kann man auch nicht irgendwie draufgetreten sein, dass das verrutscht ist oder sonstiges, ne? Wobei man natürlich da immer mutmaßen kann, irgendjemand hat's verrutscht. Ja, natürlich, das haben meine Eltern auch gemacht. Das haben mir immer gesagt, genau gesagt. Was ist denn, gehen wir mal jetzt in deine, du wohnst jetzt in deiner eigenen Wohnung? Genau. Was ist da schon passiert? Es spielt sehr viel mit meinen Bildern. Also ich weiß nicht, was es ist, aber es spielt gerne. Ich habe viele Bilder an den Wänden und es spielt mit den Bildern? Ja. Was heißt das? Mal schiebt das ein bisschen nach links und dann wieder nach rechts, dann fängt das Bild so ein bisschen an zu schwingen und ich weiß es nicht. Also mir kommt das so rüber, als würde er mit mir spielen wollen. Ich kann es echt schlecht erklären. Das mit den Bildern ist ganz extrem. Also wenn ich nach Hause komme, kann ich erst meiner ganzen Wohnung rumlaufen und die Bilder wieder gerade rücken. Mhm. Kaffeemaschinen schalten sich ein und aus alleine, ohne dass ich da überhaupt was mache. Der Herd ging auch schon 2-mal an. Gott sei Dank habe ich es frühzeitig bemerkt. Du hast aber nicht zu viele Horrorfilme gesehen? Nein, um Gottes Willen. Ich kann die überhaupt nicht leiden. Das klingt so ein bisschen wie in, weiß ich jetzt, wie sie alle heißen. Ja, nee, aber sowas gucke ich nicht. Ich mag das nicht, weil ich selber so viel Erfahrung damit habe. Mit welchem Gefühl gehst du schlafen? Also schlafen tue ich immer noch sehr unruhig, weil ich spüre das auch manchmal, dass, weiß ich nicht, als würde jemand ins Zimmer treten. Natürlich die Türen und so, die bleiben zu, aber das ist so, wenn ich von Raum zu Raum gehe, eine Zeit lang ist alles gut und dann, das fühlt sich an, als würde mich etwas verfolgen. Also egal, wo ich bin, nicht nur bei mir zu Hause. Wenn ich zur Arbeit gehe, fühle ich mich die ganze Zeit, als würde mich etwas beobachten. Also ich bin nie alleine, so fühle ich mich. Hat denn jemand zum Beispiel so etwas wie mit der Kaffeemaschine, dass die von alleine angeht, hat das jemand mal mitbekommen? Ja, eine gute Freundin, die sehr oft bei mir ist, hat das auch schon ein paar Mal gesehen und die meinte, ja, die Kaffeemaschine ist kaputt, bring die mal zur Reparatur. Kann es sein, dass sie kaputt ist? Ich habe die zur Reparatur abgegeben, die meinten, damit wäre alles in Ordnung. Ich habe die dann direkt wiederbekommen. Okay, seitdem ist jetzt mit der ich habe 2 Kaffeemaschinen, eine Senseo und eine so eine Filterkaffeemaschine, seitdem fängt es mit der Senseo an. Also das ist einmal so gewechselt von meiner Filtermaschine auf meine Senseo, dass auf einmal das Knöpfchen leuchtet. Und hast du schon mal darüber mit einem Arzt geredet? Ja, ich war mit dem 8. Lebensjahr für 1,5 Jahre in Therapie. Meine Mama hat mich halt zum Psychologen gebracht und ich weiß nicht, ob er sich, also er hat gemeint, nach 1,5 Jahren, ja, die Therapie ist abgeschlossen, man braucht es nicht mehr. Na gut, da ist das sehr lange her, da warst du ein Kind. Ja, genau. Warst du in der letzten Zeit mal bei einem Arzt wegen dieser Wahrnehmung? Nein, wegen dieser Wahrnehmung war ich noch gar nicht mehr beim Arzt. Also ich habe mich irgendwann mit der Zeit auch damit abgefunden. Also es ist wie so ein Tinnitus. Man hat sich daran gewöhnt. Man weiß, es ist da. Klar, man fühlt sich ein bisschen unwohl. Aber es belästigt dich schon oder es belastet dich schon. Ja, aber natürlich. Ja, so hast vor allem, wenn ich dann irgendwelchen Leuten das erzähle, dass das und das wieder passiert ist, glauben die alle, dass ich spinne. Also ich glaube nicht, dass du spinnst. Aber weiß Gott nicht. Aber ich habe die erste Idee jetzt. Man muss erstmal abklären, ob das vielleicht deine Wahrnehmung ist, die dir da etwas vorgaukelt. Und dann muss man herausbekommen, warum die Wahrnehmung dir das so vorgaukelt. Deshalb, und wenn das alles abgeklärt ist, dann kann man darüber nachdenken, ob es irgendwas, was Übernatürliches ist. Aber so weit sind wir noch lange nicht. Ich rate dir dringend einen Besuch bei einem Psychiater. Und dem musst du das alles erklären. Und er wird dich entsprechend dann sicher befragen und mal gucken, was der Fachmann sagt. Okay. Ja, aber sowas wie zum Beispiel mit den Bildern, das kann ich mir ja schlecht nicht. Also das kann ich mir ja nicht einbilden, dass alle Bilder auf einmal schief hängen. Also wirklich jedes einzelne an der Wand. Und das bin nicht nur ich, die das sieht. Wenn ich mit einer Freundin nach Hause komme, sieht die das genauso. Ich verlasse das Haus, alle Bilder sind definitiv gerade. Ich vergewissere mich immer noch, ne? Es muss ja auch wenn nicht ich wiederkomme. Ja, es muss ja auch nicht eine Einbildung sein. Also wenn man sich psychiatrisch mit solchen Dingen beschäftigt, kommt man auf die verrücktesten Sachen. Okay. Also nochmal ganz klar, ich sage nicht, dass du spinnst oder dass du irgendwie dir da was einbildest. Aber es kommt, oftmals haben solche Dinge wirklich ihre Ursächlichkeit in der eigenen Psyche. Okay. Und deshalb rate ich dir, dass du dir da mal einen Termin besorgst. Und wenn das alles nicht fruchtet, dann unterhalten wir beide uns nochmal, Angelique. Okay, das können wir so machen. Ja, sehr gerne. Du weißt, wie man an einen Psychiater kommt. Ja, das ist ja auch keine große... Ja, also mein erster Weg wäre erstmal zu meinem Hausarzt. Genau, und der wird dich dann weiterleiten. Der wird dann vielleicht sogar eine Empfehlung haben und dann machst du einen Termin. Sollen wir so verbleiben und gegebenenfalls meldest du dich nochmal. Okay, gut, dann machen wir das so. Dann drücke ich die Daumen und wünsche alles Gute, Angelique. Dankeschön, gleichfalls. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Ciao. Und wer kommt jetzt? Hier ist ein junger Mann, 38, und der heißt Patrick. Hallo. Hallo Domian. Hallo Patrick. Ich wollte mit dir darüber sprechen eigentlich. Ich bin Pfleger im Pflegeheim. Ja. Und wir als Pfleger, beziehungsweise jetzt gerade in der Nacht halt, ich bin halt hauptsächlich in der Nacht tätig hier. Wir haben ein Seniorenheim für Alkoholabhängige und Obdachlose und Drogenabhängige. Oh, das heißt das klingt nach viel Arbeit. Ja, ist es auch halt. Und wir sind halt hier sehr viele Belastungen ausgesetzt, sei es halt Aggression. Lass mich mal kurz zwischenfragen. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Es ist wirklich ein Seniorenheim, das speziell für alte Leute geschaffen wurde, die Alkoholiker sind und dann Obdachlose. Das heißt, die alten Leute sind alle noch in der Sucht richtig drin. Zum Teil, ja. Zum Teil. Ja. Also das grenzt sich halt aus dem Rahmen raus von Caritas und Johanniter. Da sind ja überwiegend halt demenzkranke Leute drin, vorhanden. Und bei uns sind halt überwiegend halt alkoholisierte, Obdachlose und Drogenabhängige. Mit welchen Problemen oder großen Schwierigkeiten bist du da konfrontiert? Also überwiegend halt mit Alkohol und mit Drogenkonsum, weil hier auch die Bewohner sich da auch das noch draußen besorgen, weil die dürfen auch dann natürlich das Haus verlassen. Und ist das streng verboten bei euch, dann im Haus zu trinken? Das ist eigentlich ihre Sache halt. Also sie dürfen das zum Teil. Und natürlich, wir als Pfleger bekommen das natürlich dann auch zum Teil mit. Welche Folgen hat das, dass die sich dann die Kante geben im Altenheim, Pflegeheim? Also sie bekommen dann natürlich auch immer wieder rund um Belehrung, auch von der Verwaltung von ganz oben. Aber das ist denen im Prinzip eigentlich ganz egal. Erzähl mal so aus deinem Alltag, was du mit welchen heftigen Sachen du da konfrontiert bist. Also zum Beispiel jetzt halt, die Nächte sind halt immer unterschiedlich. Also das heißt, manchmal ruhig, manchmal vielleicht mit Aggressionen halt. Und das heißt, also wenn zum Beispiel jemand alkoholisiert ist, Und dann hat er doch das Problem mit dem Mitbewohner, der möchte vielleicht schlafen, weil es sind halt überwiegend halt zwei Zimmer in einem Zimmer Bewohner. Und dann der eine möchte schlafen, der andere ist halt noch am Rauchen, hat natürlich Alkohol konsumiert und gibt natürlich Streitigkeiten auch. Und da musst du dann dazwischen gehen? Richtig, auch zum Teil dazwischen. Aber wir sind als Pfleger angehalten, das also nicht ganz zu schlichten, sondern halt dann die Polizei hinzuzufügen. Ach du, wie oft musst du die Polizei in der Woche, sagen wir mal, also nachts schon drei, vier Mal oder so manchmal auch, wo wirklich halt das eskaliert und wir dann auch die Polizei hier im Haus haben. Mhm. Drei, vier Mal dann, die Woche, also in der Nacht dann. Mhm. Also ist schon heftig halt, ja. Hast du auch schon mal einen richtig abgekriegt bei einer Nein, das ist Gott sei Dank nicht, weil ich bin von der Statur her schon etwas kräftig halt, also richtiger Mann, aber ich hatte uns mit einer Kollegin zu tun, weil wir sind als Pfleger nur zwei in der Nacht. Mhm. Das ist gesetzlich so vorgeschrieben. Mhm. Und es soll ja laut dieses Jahr dieses neue Gesetz geben, dass halt drei verpflichtet werden, in die Nacht zu arbeiten. Ja. Und wir sind wirklich nur zu zweit. Und ich habe natürlich auch eine Kollegin halt. Eine Frau ist natürlich eine ganz andere Situation halt. Die kann ich nicht dahinstellen und kann da sich den Streit schlichten und so weiter. Und dann sind wir wirklich angehalten, wirklich halt die Polizei hinzuzufügen. Und das Ganze dann zu schlichten mit der Polizei im Hintergrund. Wie viele Jahre machst du das schon? Ich bin letztes Jahr im Juni dazugekommen halt. Ja. Durch eine Kollegin von mir, die mich gefragt hat, komm doch bitte in die Nacht, dann bin ich nicht alleine. Und ich habe das ganze Experiment gewagt und ich bereue es eigentlich nicht. Es macht wirklich Spaß. Was macht daran Spaß? Ich stelle es mir im ersten Moment jetzt sehr beanspruchend vor. Was macht daran Spaß? Ja, ich meine, das sind nun mal Leute, die eigentlich abgeschoben sind, die eigentlich so von der Kante her, also dass die unterste Schublade sind. Mhm. Die wirklichen Verlierer unserer Gesellschaft. Genau halt. Und überwiegend die meisten halt sind auch wasserscheu. Also die lassen sich auch nicht ungern duschen, verkrümeln sich halt, behaupten dann bei den anderen Pflegern halt, sie haben schon geduscht. In Wirklichkeit haben sie natürlich nicht geduscht. Mhm. Na, also verkrümeln sich halt. Aber jetzt erzählst du Sachen, die machen es für mich noch schwieriger in der Vorstellung. Was macht daran Spaß? Wenn man einen Feedback bekommt halt von jemandem, der wirklich alkoholisiert ist und der nachher trocken wird. Ah ja. Der dann sagt halt, hallo, du hast mir ein bisschen Kraft gegeben, mit dir konnte ich reden, ich habe es zum Teil geschafft. Weil wir haben so einen Bewohner hier, der ist jetzt, wie gesagt, seit einem Jahr er nur Wasser, ist komplett vom Alkohol weg, hat keine Suchttherapie hinter sich gemacht, sondern hat mit uns drüber gesprochen und hat gesagt, durch euch habe ich das eigentlich geschafft, vom Alkohol ein bisschen wegzukommen. Das ist dann wirklich ein ganz tolles Erfolgserlebnis, wenn ihr das geschafft habt. Das verstehe ich gut. Mhm. Und ich wollte jetzt nur mal darstellen, wie wir uns als Nachtwache, als Pfleger in solchen Situationen, weil das ist immer so hingestellt bei Caritas und Johanniter, die hat überwiegend mit Demenzleuten zu tun. Und bei uns ist es wiederum eine ganz andere Situation, wo wir wirklich sehr überfordert sind, wenn wir zwei Nacht, zum Beispiel, wenn was passiert oder sowas. Wir sind nur zu zweit. Wie viele Bewohner sind denn da? Also wir haben im Haus momentan 85 Bewohner. 85 Bewohner? Auf vier Etagen, wo wir dann auch mit zwei Leuten... Da sage ich jetzt auch mal als Laie, dass das Wahnsinn ist, da nur mit zwei Leuten Nachtwache zu machen. Richtig. Das ist eigentlich eine Unverschämtheit, dass man euch das zumutet. Vor allem halt, das Tollste, was noch hinzukommt, ist eigentlich, wir sind unterbezahlt für diesen Job eigentlich. Mhm. Das glaube ich zudem. Und ihr wiederum leistet einen enorm wichtigen Job, nämlich ihr es ist ein tief humanes Vorgehen, sich mit den Leuten zu beschäftigen, die so unten in der Gesellschaft stehen. Richtig, und die Verlierer sind. Genau. Das ist eine vor allem halt, sehr ehrenwerte Arbeit. Ja, und wir arbeiten ja auch nicht nur jetzt 7,5 oder 8 Stunden, sondern genau sogar 10 Stunden. Wir arbeiten länger als die anderen Kollegen. Mhm. Machst du denn nur Nachtschicht? Ja, also bei uns ist das so geregelt halt. Wir haben halt eine Woche, also wir fangen montagsabends an. Mhm. Die erste Nacht und gehen dann halt nächste Woche, übernächste Woche montags früh raus. Das heißt, wir haben dann halt die Überstunden auch und haben dafür dann halt eine komplette Woche frei. Ach so, okay, das ist ja ganz schön dann. Mhm. Bleibst du denn in dieser Woche, wo du frei hast, auch in deinem Nachtrhythmus? Also ich bin überwiegend mittlerweile so eingestellt, gependelt im Prinzip halt, dass ich halt nach dem zweiten Tag wieder ganz normal auch wieder schlafen kann. Ah, das geht, ja. Das geht. Wie lange hält man so eine Arbeit durch? Was glaubst du? Also ich denke mal, vielleicht mal 10 Jahre. Also ich denke mal, das ist schon sehr, sehr kraftaufreibend. Vor allem halt, man ist ja wieder mit der Aggression tagtäglich ausgesetzt. Na, also und dann kommt hinzu, dann weil ja hier auch überwiegend auch Drogenabhängige vorhanden sind, kommen natürlich auch Bekannte von denen hier ins Haus, die wir nicht kennen halt. Das sind für uns ganz fremde Menschen halt. Und wir müssen auch nochmal darauf reagieren halt, weil wir kennen ja die Leute, die ja, auch tagtäglich vorhanden sind. Und müssen darauf reagieren halt und auch achten, damit wir nicht irgendwie mal ein Messer im Rücken haben. Ja, was war denn, jetzt machst du seit Juli letzten Jahres, sagst du? Genau. Was war bisher die schwierigste Situation, die du meistern musstest? Also das war jetzt zum Beispiel halt ein Bewohner, der überwiegend im Rollstuhl sitzt, der auch etwas, was sehr, sehr kräftig ist, im Alkohol wirklich verfallen ist. Der saß halt wirklich halt in seinem Zimmer auf dem Boden, kam auch nicht mehr hoch durch den Alkoholkonsum und hat dann wirklich randaliert. Also der hat das Bett hochgeschoben und wirklich Kräfte in sich gewirkt halt und hat wirklich randaliert, dass dann zum überwiegenden Teil, also die erste und zweite Etage, das Ganze mitbekommen hat. Mhm. Die Bewohner wurden dann natürlich hellhörig, was ist denn da los und so weiter. Und wir mussten halt in dem Falle halt, weil ich dann alleine nicht hochbekam, halt auch dann Feuerwehr und Polizei. Ach du je. Und das alles mitten in der Nacht, aber das ganze Heim wach. Richtig, genau, zum Beispiel. Ja. Patrick, ich wünsche dir und deinen Kollegen erstmal schöne Grüße an die Kollegen. Und wünsche euch, ihr macht ganz tolle Arbeit. Ich habe hohen Respekt für euch und ihr müsst viel mehr in die Öffentlichkeit. Genau, das wollte ich hiermit auch sagen, sehr halt, gut. Dass das mal so gesagt wird halt, weil es ist was Besonderes halt und es fällt aus dem Rahmen raus. Ja. Dass es solche Heime auch gibt. Das ist sehr gut, dass du uns das mal erzählt hast. Also, alles Gute für eure wichtige Arbeit und von Nachtschichtler zu Nachtschicht. Okay. Schöne Grüße. Und dir alles Gute auch. Dankeschön, Patrick. Tschüss. Ja, ciao. Tschüss. Und hier haben wir noch die Claudia. Die Claudia ist 59. Guten Morgen, Claudia. Ja, hallo. Ich habe nur noch eine Anmerkung zu der jungen Frau, die vorhin angerufen hat. Die sich immer begleitet fühlte. Achso, zu Angelique, ja. Genau. Ich glaube, dass die Antwort kann ihr nur die Mutter geben, ihre eigene. Ich glaube, dass es mal einen Zwilling gegeben hat. Ach, das ist entweder in den ganz frühen ersten Monaten abgegangen oder bei der Geburt gestorben. Vielleicht hat man es ihr nie gesagt. Das ist ja eine These. Hast du es selbst mal erlebt? Ich selbst nicht, nein. Ich hatte eine liebe Bekannte, habe sie aus den Augen verloren, der Arbeit wegen umgezogen. Bei der war das so, vor 2 Jahren jemanden kennengelernt, ein ganz normaler Typ. Der hatte das auch, der hat erst Jahre später erfahren, dass es eigentlich hätten 2er sein sollen. Aber was heißt das? Das heißt, die Seele des anderen Zwillings ist bei einem? Nein, einfach elektromagnetisches Feld, Verknüpfung, Kommunikation ohne Sprache. Elektromagnetisches Feld, Verknüpfung? Ich verstehe nur Bahnhof. In der ganz frühen Phase des Entstehens, ja, als noch das Gehirn noch gar nicht richtig da war, ja, war schon immer jemand da. Ja, okay, aber wieso hängen dann die Bilder schief und geht die Kaffeemaschine an? Ich glaube, dass es einfach eine Überinterpretation ist. Dass die Bereitschaft, wie soll ich das sagen? Es war einfach immer jemand da. Und der fehlt. Ja, der wird ja immer fehlen. Aber der Zwilling und wenn immer irgendwo ein Windstoß was umkippt. Oder, aber der Zwilling von damals wusste... Der ist 2 Zentimeter weiter als eben noch. Sie wird immer diesen zweiten suchen. Ich wollte gerade sagen, der Zwilling von damals wusste ja noch nichts von Kaffeemaschinen. Eben. Deswegen. Aber das Gehirn ist an einen zweiten, an einen zweiten Artgenossen gewöhnt. Von der frühesten Phase an. Ich denke gerade jetzt nach, versuche das zu verstehen. Ich tue mich ein bisschen schwer. Du bist überzeugt also davon. Ich habe es nicht mit Geistern. Ich habe nie Römisch gelernt. Ja, Römisch? Studiert. Ja, und wieso Römisch? Lateinisch. Ach so. Okay. Ja. Ja, klar, das können wir jetzt nicht mehr ausdiskutieren, aber ein interessanter Aspekt sicherlich, wenn Angelique. Ich sollte mal ganz, ganz vorsichtig über Mutti fragen, ob es da nicht vielleicht irgendwas gewesen ist, so in den schon lebensfähigen ersten Monaten der Schwangerschaft. Ich bin sicher, Angelique hört noch zu und wird das sehr genau aufnehmen, was du gesagt hast. Ich danke dir vielmals. Sie möchte sich doch bitte, bitte keine Sorgen machen um ihren Geisteszustand. Ich glaube, die Frau ist ganz helle und völlig normal. Sehr gut. Liebe Claudia, danke für deinen Hinweis und diese Idee. Alles Gute wünsche ich dir. Alle Idioten, machen wir weiter so. Wiedersehen. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für diese Woche in der Technik. Heute Dennis Eickmeier. Am Montag ist Rosenmontag, sind wir nicht da, aber wieder in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bye, bye und tschüss.